Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us finish this very rich epistle. Lasst uns diesen sehr inhaltsreichen Brief zu Ende lesen. Here in verse 20 the Apostle Paul tells us. Hier in Vers 20 sagt uns der Apostel Paulus. And God our Father will receive all the glory and the honor throughout the eternity of eternities. Und Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre und aller Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. It's interesting that Paul finishes this as a greeting. Es ist interessant, dass Paulus diesen Satz abschließend als Gruß formuliert, which in several epistles he uses a very similar phrase. Den er in mehreren Briefen in sehr ähnlicher Form verwendet. But I don't think we should disconnect it from the whole context. Aber ich denke nicht, dass wir ihn aus dem Gesamtkontext herauslösen sollten. Because think about what he said before. Denke nämlich daran, was er zuvor gesagt hat. He said before, according to the abundant riches of God's glory. Er sagte zuvor, dass der Reichtum der Herrlichkeit Gottes die Versorgung will be the provision that comes through sowing and reaping. Durch Sehen und Ernten sein wird. So now he talks again that God the Father shall receive all the glory. Jetzt redet er wieder davon, dass Gott, der Vater, die ganze Ehre throughout all the eternity, which means until forever and ever and ever. In alle Ewigkeit erhalten wird. Das bedeutet bis in alle Ewigkeit für immer und ewig. So if God is supposed to receive the glory forever, wenn Gott also für immer die Ehre bekommen wird, don't you think he's supposed to receive the glory already here on earth? Sollte er dann nicht auch schon hier auf der Erde die Ehre bekommen? Still, many Christians have the idea that one day in heaven real life starts. Noch immer haben viele Christen die Vorstellung, dass eines Tages im Himmel das wahre Leben beginnt. But this is not the truth. Aber das ist nicht die Wahrheit. Eternity in heaven is a continuation of this earth. Die Ewigkeit im Himmel ist eine Fortsetzung des Lebens von dieser Erde. So the more our lives bring glory here on this earth to God already, je mehr unser Leben schon hier auf der Erde Gott Ehre bringt, the more when we enter heaven it will be a simple continuation. Desto mehr wird es eine einfache Fortsetzung sein, wenn wir in den Himmel kommen. So Paul says the way we use our finances is supposed to bring glory to God. Paulus sagt also, dass die Art und Weise, wie wir unsere Finanzen einsetzen, Gott Ehre bringen soll. And then according to his riches of glory, he will provide for us. Und dann wird er nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit für uns sorgen. Because God is the center of all honor and all glory. Denn Gott ist der Mittelpunkt aller Ehre und allen Ruhmes. And then he finishes with such a beautiful personal way. Und dann schließt er auf eine so schöne persönliche Weise ab. Give my warm greetings to all believers in Christ Jesus. Vers 21. Grüßt alle Gläubigen in Christus Jesus herzlich von mir. You know, when you think about the Apostle Paul, weißt du, wenn du über Apostel Paulus nachdenkst, who in my understanding he was the greatest apostle that ever lived, der nach meinem Verständnis der größte Apostel war, der je gelebt hat, next to Jesus Christ, of course, neben Jesus Christus natürlich, he was not distant at all from the people, war er keineswegs fern von den Menschen. When I was in Bible school in 82, als ich 1982 die Bibelschule besuchte, my Bible school teachers taught me, lehrte mich mein Bibelschullehrer, that if one day I will be a pastor, I have to be distant from the people. Dass ich, wenn ich eines Tages Pastor sein will, auf Abstand zu den Menschen gehen muss. I fought with my teacher. Ich stritt mit meinem Lehrer. I began to fight with him. Ich fing an, mit ihm zu streiten. Because I said, how can I be distant from the people? Jesus didn't do that. Weil ich sagte, wie soll ich mich von den Menschen fernhalten? Jesus tat das auch nicht. But they did not accept that. Mein Lehrer hat das nicht akzeptiert. They basically had this idea that if you are a leader with authority, you have to be distant from the people. Er hatte die Vorstellung, dass man als verantwortlicher Leiter Distanz zu den Menschen bewahren muss. Otherwise people will not honor you. Weil sie einen sonst nicht ehren würden. They told us if they know your weaknesses, they will not honor you. Man sagte uns, wenn sie deine Schwäche kennen, werden sie dich nicht ehren. And this is a general idea in many churches. Das ist eine weit verbreitete Vorstellung in vielen Gemeinden. So this has created a huge distance between the leaders and the people. Das hat eine große Kluft zwischen den Leitern und den Menschen geschaffen. Paul showed us that life is supposed to be different. Paulus hat uns gezeigt, dass das Leben anders sein sollte. He very specifically mentions, er erwähnt ganz konkret, that he cares for all of the Christians. dass er sich um alle Christen kümmert. Look, he says, give warm greetings. Schau, er sagt, grüß besonders herzlich. And look at verse 22. Und schau dir Vers 22 an. All the brothers and sisters that are here with me send the loving greetings. Alle Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, grüßen herzlich. Especially the converts from Caesar's household. Besonders die Bekehrten aus dem Hause des Cäsars. Look again, this shows us that he was not distant from people. Schau, hier sehen wir wieder, dass er den Menschen nicht fern war. He was surrounded with Christian brothers and sisters. Er war von christlichen Brüdern und Schwestern umgeben. He said, they are right here with me and they sent their loving greetings too. Er sagte, sie sind hier bei mir und sie grüßen euch auch herzlich. You know, I believe that this is supposed to be how Christian life must be. Ich glaube, so sollte das christliche Leben sein. There must be no difference between leaders and people who are not leaders. Es darf keinen Unterschied zwischen Leitern und denen, die keine Leiter sind, geben. We must learn to all walk in loving relationship with one another. Wir müssen alle lernen, in liebevoller Beziehung zueinander zu leben. And this is the true church. Das ist die wahre Gemeinde. And Paul modeled what the true church is supposed to be like. Paulus hat uns vorgelebt, wie die wahre Gemeinde sein sollte. And then of course he finishes like he does so many times. Und dann schließt er, wie so oft, mit folgenden Worten. May the grace and favor of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Möge die Gnade und Gunst unseres Herrn Jesus Christus mit eurem Geist sein. Look, so many people have said, Reinhard, this doesn't fit in the new covenant that you teach. So viele Leute haben gesagt, Reinhard, das passt nicht zu dem neuen Bund, den du lehrst. If God has given us everything, then why does Paul still pray that God's grace will be given to them? Wenn Gott uns alles gegeben hat, warum betet Paulus dann immer noch, dass ihnen Gottes Gnade zuteil wird? But the Bible doesn't say that Paul was asking God to do anything. Aber die Bibel sagt nicht, dass Paulus Gott um etwas gebeten hat. He simply expressed a desire of his heart. Er drückte einfach den Wunsch seines Herzens aus. And the desire of his heart was not to be that God would give them something, but that they would experience something. Dieser Wunsch bestand nicht darin, dass Gott ihnen etwas geben sollte, sondern dass sie etwas erleben sollten. Let me explain this to you. Ich erkläre dir das. If, let's imagine I will give you whatever country you're in, I will give you 10,000 of your currency. Stell dir vor, ich gebe dir, in welchem Land du dich auch immer befindest, 10,000 in deiner Währung. And now that is the money that you have received. Das ist das Geld, das du bekommst. And I'm going to send you a message and say. Ich sende dir eine Nachricht, die wie folgt lautet. May you enjoy the experience of the beautiful gift that is yours. Mögst du die Erfahrung des schönen Geschenks, das dir gehört, genießen. See, I'm expressing the desire that what is yours that you truly may experience. Ich bringe den Wunsch zum Ausdruck, dass du das, was dir gehört, auch wirklich erlebst. And that's exactly what Paul did. Und genau das hat Paulus getan. And this has to become our desire for ourselves and for each other. Das muss unser Wunsch für uns selbst und füreinander sein. That we constantly strive that experiencing the grace is more important than more knowledge. Dass wir uns ständig darum bemühen, dass das Erleben der Gnade wichtiger ist als mehr Wissen. The truth is, we need way more experience and we don't need so many more revelation. Die Wahrheit ist, wir brauchen wesentlich mehr Erfahrung, mehr Erleben, anstatt noch mehr Offenbarung. I hope that you guys enjoyed this teaching on the letter of to the Philippians. Ich hoffe, dass dir diese Lehrreihe über den Philipperbrief gefallen hat. Tomorrow we're going to start a new series. Morgen beginnen wir eine neue Folge. And we will find out soon what that will be. Du wirst bald erfahren, was es sein wird. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.